So, lange ist her, dass ihr was von mir gehört habt. Ihr hört es an meiner Stimme schon ein bisschen, ich bin erkältet. Ist mit ein Grund, aber nicht der. Ich hatte viel zu tun und diese Erkältung. Alle die, die wieder eingeschaltet haben, herzlich willkommen zu diesem Podcast am Montag, der der Rosenmontag heißt, 12.02.2024. Ich glaube, wenn wir über freie Energie heute nachdenken würden oder müssten, gäbe es eine völlig neue, bislang vollkommen verkannte Möglichkeit. Der tiefe Staat ist so stark am Rotieren, dass sich jetzt schon das mechanische Anschließen von Dynamos an die Proponenten dieses Gebildes lohnen würde, um daraus freie Energie zu generieren. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was der Unterschied zwischen Aufmärschen und Demos ist? Ja, der Unterschied zwischen einem Aufmarsch und einer Demo ist nämlich der, die Demo ist gegen den Staat und der Aufmarsch ist vom Staat organisiert. Und all diese zahlenmäßig vollkommen irrwitzigen Aufmärsche, die wir da sehen, wo also jeder Aufmarschierende da mit einem Faktor 100 bis 2000 verziert, vervielfacht und was weiß ich wird, das sind eben, ja, die letzten Zuckungen eines Staates, der nicht nur mehr das Narrativ verloren hat und jede Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, sondern im Moment gerade dabei ist, auch jedwede Kontrolle zu verlieren. Naja, und diese Aufmärsche gegen Recht und Ordnung machen ja inzwischen nur noch die Angestellten dieses Systems, weil sie um ihre Arbeitsplätze fürchten. Da ist auf der einen Seite dieses Einparteiensystem nach dem Vorbild der Täterei. Und damals gab es ja zwar mehrere Parteien da, aber die wurden liebevoll von den Einheimischen dieses Landes als die Blockflöten bezeichnet. Und das ist ein Bild, das trifft zu. Das hat die Frau Murksel hierzulande auch eingeführt. Und dann gibt es eine einzige Opposition und das ist die Alternative. Und wenn man sich da mal das Parteiprogramm anguckt, und dann ist es genau jenes von der CDU von vielleicht 20 Jahren. Und damit ist es eigentlich nicht angreifbar, denn die CDU ist ja heute eine dieser Blockflöten. Und wie können die sagen, wir greifen jetzt das an, was wir vor 20 Jahren selber gemacht und gewollt haben? Und daher rührt auch diese vollkommene Argumentenlosigkeit dieser Antifanten und was auch immer. Und der Verfassungsschutz ist gerade dabei, das Grundgesetz zu zerstören und damit das gesamte System aufzulösen. Ja, der ist ja auch kein Verfassungsschutz, denn es gibt ja auch keine Verfassung, sondern es gibt nur eine Gemütsverfassung derjenigen Proponenten, die zu diesem System gehören. Und um deren Schutz zu gewährleisten, ist dieser Gemütsverfassungsschutz und auch das Gemütsverfassungsgericht da. Naja, und das Ende des Lateins dieser Leute ist halt jetzt das Räumungsverkauf. Und der führt immer zu einem neuen Ladenbesitzer und zu einem neuen System. Man merkt das schon daran, dass jetzt sogar der Brokkoli in unserem Garten das Klima verbrennt. Gut, aber darauf wollte ich jetzt nur am Rande eingegangen sein, denn das viel Wichtigere, was wir jetzt gerade hatten, seit einigen Tagen ist ja dieses tolle Interview zwischen Tucker Carlson und Wladimirovich Putin in die Medien gekommen und damit ist da so viel Gesprächsstoff, dass man sich darüber wird sehr, sehr lange unterhalten können und viele haben das ja schon getan und sehr gute Arbeit dabei geleistet. Ich kann es nur mit Dirk Dietrich sagen, das Interview lohnt sich mehrfach angehört zu werden und da bin ich ganz seiner Meinung, denn da sind sehr viele Dinge drin versteckt, die man beim ersten Mal zuhören und zuschauen gar nicht so richtig merkt. Auf jeden Fall musste ich an dieses Kinderliedchen denken. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Und als ich dieses Interview hörte, habe ich dann auch teils lachen müssen, weil ich dachte, now it's pizza time. Jetzt ist es Zeit für Pizza. Könnt ihr euch noch erinnern, wann ist denn der Tucker Carlson bei Fox News rausgeflogen? Das war nicht wegen dem 6. Januar. Da hätte man es vielleicht noch verstanden. Aber er hat da lang und breit Filmchen gezeigt und gezeigt, wie dieser Jacob Chansley, dieser, wie nennt man, wann nannten sie den, irgend so ein Medizinmann da, ich glaube Kapitolschamane oder irgend so wie, mit Hörnern am Kopf und mit einer Tröte in der Hand, also ein Sprachrohr da durch den Kongress und durch die Gebäude da gelaufen ist und sich von allen Polizisten hat sämtliche Türen öffnen lassen. Man hat so richtig gemerkt, das war im Einverständnis mit den Polizisten und überhaupt nicht gegen den, aber kein bisschen Gewalt und kein gar nichts. Aber da haben sie ihn noch nicht rausgeschmissen. Und wer jetzt mal ein bisschen scharf nachdenkt und sich vielleicht gut erinnern kann, dann wird er hängen bleiben an genau dem Tag, an dem Tucker Carlson einen Mann interviewt hat, der hatte irgendjemand, der ein Auto aufgebrochen hat, vertrieben. Also er war wohl jemand, der ein sehr rühriger Mitbürger ist und der hat gesehen, da bricht jemand ein anderes Auto auf. Und das wollte er nicht einfach so gelten lassen und dann ist er hingegangen und hat den vertrieben. Und Tucker Carlson hat ihn eingeladen und der Typ war Pizzabote und brachte bei Tucker Carlson einen Stapel Pizza mit. Ich weiß nicht, waren es 2 oder 4, aber es waren auf jeden Fall eine Menge mehr, als die 2 Männer hätten essen können. Und das war die letzte Sendung von Tucker Carlson, zumindest zu meinem Wissen, bei Fox News. Und dann, ja, klar, dann wurde denen das zu heiß, ja, denn Pizza und Pizzagate und all diese ganzen Geschichtchen. Und jetzt merkt ihr auch, warum ich dieses kleine Liedchen von Hänsel und Gretel gesungen habe oder angesungen habe. Ja, die Hexe da im Wald, die betreibt ja keinen Lebkuchenbackofen, sondern einen Pizzabackofen. Es geht um dieses Betriebssystem Adreno und den Browser Chrome und das Fleisch von Kindern. Oh oh. Dieses alte Märchen ist ein Märchen, damit die Wahrheit hinter der Geschichte die Zensur überlebt. Das Problem ist alt und es reicht sehr lange zurück. Ich habe das ja schon ein paar Mal angesprochen, wie es dazu kommt, auch wie das Wort Kannibalismus entstanden ist. Kanaan und der Baalismus. Und da kommen wir dann irgendwann in diese Zeit, wo zumindest aus russischer Sicht diese Sache angefangen hat. Und aus russischer Sicht hat diese Sache im 8. und 9. Jahrhundert angefangen. Und deswegen ist natürlich auch Wladimir Wladimirowitsch Putin bei seiner Betrachtung, die er zusammen mit Tucker Carlson gemacht hat, zunächst mal so für Tucker Carlson unverständlicherweise weit zurück in die Vergangenheit gegangen. Aber, ich sag Putin, der denkt, wie auch ich gerne denke, man geht zum Anfang zurück. Ja, die Frage, die im Raum stand, war ja, warum diese Sonderoperation in der Ukraine? Und wenn man das verstanden haben möchte, ja, dann muss man zurückgehen bis ins 8. und 9. Jahrhundert, weil dort fing die ganze Chose zumindest aus russischer Perspektive an. Nicht aus anderer Perspektive. Das Problem ist viel älter. Wenn ich schon gesagt habe, ja, der Kannibalismus und Kanaan und der Baalismus und Baal, dieses Gott, der da im Nahen Osten sein Unwesen getrieben hat und wo Kinder geopfert wurden und die Bibel das nennt, die Kinder durchs Feuer gehen lassen, das heißt also die Kinder verbrennen bei oft lebendigem Leib, das ist natürlich eine Sache, die geht weiter zurück als das Russische Reich. Aber das war ja ein Interview zwischen Tucker Carlson und Wladimir Wladimirowitsch Putin. Und Putin steht für Russland und kann das Ganze natürlich auch nur aus russischer Sicht darstellen. Übrigens, er hat ja in dem Interview auch immer wieder gesagt, ja, bei irgendwelchen Fragen nach Motiven von diesem und jenem und drittem und viertem, da müssen Sie Ihre Leute fragen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. In Klammer, ich kann ja den entsprechenden Leuten nicht ins Herz gucken. Das heißt, Putin ist immer stoisch auf dem Gelände geblieben, wo er auch wirklich reden kann. Und deswegen dieser frühe Anfang. Naja, und dann, wer es dann immer noch nicht glaubt, der schau mal sich die ersten Sekunden von diesem Interview an. Und nicht meine ich jetzt den Vorspann, sondern das Interview beginnt und dann sitzen beide Männer an diesem kleinen Tischchen, mal ganz anders als dieser riesenlange Tisch, an dem Putin so Gäste wie Macron oder unseren Kandis-Bunzler weiß nix empfängt. Das ist ja ein fast 15 Kilometer langer Tisch. Da muss er telefonieren, um von einem Handy zum anderen zu kommen. Und die sitzen da an so einem kleinen Beistelltischchen in trauter Nähe beisammen. Überhaupt keine Berührungsängste und nichts. Und dann legt dieser Putin ab Sekunde 17 des Interviews seine Armbanduhr auf dieses kleine Tischchen. Naja, wer es da noch nicht geschnallt hat, da steckt natürlich wieder so ein Fußball drin. Genauso wie schon 2018 in Helsinki, wo der Putin dem Donald Trump diesen Fußball übergibt, nach einem, ich weiß nicht mehr wievielstündigen Gespräch, zusammen hinter verschlossenen Türen, ohne Dolmetscher. Wer es nicht weiß, dem sei es hier gesagt, Trump spricht Russisch. Er war als Penäler auf einer von drei Schulen in seinem Lande, wo Russisch Pflichtfach war. Er hat deutsche Familienhintergründe. Er spricht Englisch. Also nehme ich mal an, diese drei Sprachen sind ihm geläufig und Putin eben auch. Das heißt, diese Männer konnten in drei verschiedenen Sprachen ihrer Wahl miteinander reden und da braucht es keine Dolmetscher und deswegen hat der tiefe Staat auch damals so richtig am Rad gedreht, weil durch das Fehlen der Dolmetscher hatten sie keine Information, was diese Leute da hinter der Tür im Verborgenen unter vier Augen gesprochen haben. Und hier gibt Putin in Sekunde 17 bekannt, dass er sich über Q durchaus im Klaren ist und weiß, was das bedeutet. Er weiß, das geht auf George Washington zurück, ist eine alte Geschichte, hat militärische Tradition in den USA. Das ist also nicht irgendeine Quatschkopftruppe, sondern das hat Tradition und Geschichte, genau wie das, vielleicht nicht so lang, aber genau wie das, was Putin dann anfängt zu erzählen aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Und Putin macht auch nicht den Fehler, jetzt da mit der Tür ins Haus zu fallen und schnell zu schießen, sondern er lässt sich Zeit. Er geht in diese Zeit zurück und erklärt wirklich Schrittchen für Schrittchen, wie das sich verhalten hat mit der Entstehungsgeschichte Russlands und der Russischen Föderation aus Stämmen. Der geht zurück in die Stammesgeschichte und er zeigt, wo der Unterschied zwischen einem zentralistisch organisierten Staat und einem föderalen System liegt, ja, nämlich in seiner Stammesgeschichte. Da werden Identitäten bewahrt und der föderale Charakter beibehalten, indem jeder seine eigene Tradition, seine eigene Sprache, seine eigene Religion, seine eigenen Traditionen von Kleidung bis hin zu irgendwelchen anderen kulturellen Dingen behalten darf und kann und soll. Weil das genau zu der Vielfalt gehört, die das Ganze bereichert. Und das Land Russland ist ja riesig und hat 11 Zeitzonen. Nun, das einzige Land, wo mehr Zeitzonen sind, ist Frankreich, aber das ist da nicht mehr wirklich so die zusammenhängende Landmasse. Aufgrund der Kolonialzeit haben die noch ein Fitzelchen von irgendeinem Inselchen an dieser Stelle und in jener Zeitzone und in der dritten, vierten, fünften Zeitzone und insgesamt sind es da 12 Zeitzonen. Das heißt, Frankreich ist das einzige Land mit mehr Zeitzonen. Aber was die Landmasse angeht, nun gut, ihr könnt es ja selber vergleichen, ist das ja hier lächerlich. Und Putin deutet auch an, dass also kriegerische Akte eigentlich gar nicht zu diesem russischen Reich gehören. Wann hat denn Russland den Westen angegriffen? Nö, nie. War immer umgekehrt. Und deswegen haben die eine gewisse Betonung auf Sicherheit. Und da haben sie auch ein Recht dazu, denn sie sind immer von Westen aus angegriffen worden. Selbst, und so sagt Putin ja auch ganz klar, haben sie Land genug und viel zu wenige Leute da drin. Damit wird klar, dass die eigentlich nicht noch mehr Land brauchen, insbesondere nicht in denen Ethnien leben, die antirussisch denken und dann nur Strubel und Krawall machen. Dazu ist das Land sich zu schade, das wollen die gar nicht. Und wenn man sich mal die Geschichte anschaut, dann ist immer wieder Land verschenkt worden, so zum Beispiel unter Katharina der Großen, an Deutsche. Wo kommen all diese vielen Kommunitäten in diesem riesigen russischen Reich her, die bis zum heutigen Tag noch Deutsch reden? Die kommen daher, dass man eingeladen hat, deutsche Bauern auf diesem riesigen Gelände Russland Ackerbau zu treiben. Im Westen wurde durch Erbteilung die Parzelle immer kleiner und unrentabler und hat nicht mehr genügend abgeworfen, für die Familie zu ernähren. Und dann hat die Katharina gesagt, ja gut, und bei uns sind so wenige Bauern, die uns Nahrungsmittel produzieren. Und deswegen hat sie dann gesagt, laden wir doch die Deutschen ein, die wissen, was sie machen und die können. Und dann können die bei uns kostenlos Land geschenkt bekommen und steuerfrei da arbeiten. Und die Russen haben dann was zu essen. Übrigens macht das Russland im Moment mit den Buren genauso. Ihr wisst ja, dass in Südafrika ein gewisser Konflikt besteht und Russland löst den ganz klammheimlich und leise am Rande und bietet diesen Leuten, die ja nun auch wissen, wie man Landwirtschaft betreibt. Land kostenfrei an, ohne Steuern, können gerne kommen und es da weitermachen. Und wenn ich im eigenen Land natürlich verfolgt bin und ethnische Konflikte da herrschen und ich um die Sicherheit meiner Lieben bangen muss, naja, wenn das ein paar Familien miteinander machen, dann ist eine ganze Dorfgemeinschaft dann plötzlich nicht mehr in Südafrika, sondern am Kaspischen Meer und machen dort dasselbe wie bisher auch in der gleichen Nachbarschaft mit vielleicht noch ein bisschen mehr Land und weniger Steuern und vor allem weniger Bambule drumherum. So kann das gelöst werden, dieses Problem. Und da wird vielleicht klar, warum sollte Wladimirovich Putin die Ukraine angreifen, um Land zu kriegen. Um Himmels Willen, der hat genug. Mehr, als er bebauen kann. Also darin ist garantiert nicht der Grund für diese militärische Sonderoperation zu sehen. Kein Landgewinn. Putin geht zum Anfang. Und jetzt sind wir aufgerufen, mit Ockhams Messer von diesem Anfang aus das zu recherchieren. Und dann trifft man da auf einen Mann, den Putin übrigens als ein großes politisches Vorbild sieht. Und das ist ein gewisser Prinz Sviatoslav. Und was hat der getan? Der hat sich mit den Kasaren angelegt und sie besiegt und vertrieben. Und ihr merkt, wie schnell man ihm heute ist. Und genau in der Mitte dessen, was eigentlich das Problem dieser Welt geworden ist, nämlich diese obsessive, satanistische Menschenopfergeschichte, die da andauernd läuft. Die ragt ja überall hin. Sie ragt hinein, auch in die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki. Aber auch Dresden. Bitteschön, Dresden wurde ja nach dem Krieg bombardiert. Da war ja schon längst Waffenstillstand. Also warum so etwas? Antwort: Brandopfer. In allen drei Fällen. Nagasaki und Hiroshima waren die größten christlichen Gemeinden auf japanischem Boden. Und wie ich schon oft gesagt habe, das stört dem Gott dieser Gruppe, dem Satan. Das stört den sehr. Denn er weiß, dass diese Christen eine Auferstehung haben und dann zu ewigem Leben auferstehen und dann eben nicht mehr kaputtbar sind und dann kriegt man sie nie wieder weg. Okay, und das ist natürlich die Bedrohung, die er da sieht, denn die kommen zurück in einer Auferstehung auf dieser Erde und übernehmen den Lebensraum als Verwaltungsgebiet, den er für sich beansprucht. Wenn ihr mal ein kleines bisschen forscht über diesen Prinz Sviatoslav, dann könnt ihr bei Wikipedia anfangen. Selbst die geben zu, dass der sich mit den Kasaren angelegt hat. Die nennen natürlich nicht den wirklichen Grund und die sagen auch nicht genau, was diese Kasaren da gemacht haben. Das würde Wikipedia natürlich nicht tun. Aber da gibt es viele andere Seiten und da könnt ihr euch informieren. Also Sviatoslav, S-W-J-A und dann T-O-S-L-A-W. Und wenn man im Englischen Raum nachgucken will, dann ersetzt man diese Ws durch V. Und dann findet ihr auch den Sviatoslav dort ganz genauso. Also wie gesagt, dieser Anfang mit der Rückführung ins 9. und 8. Jahrhundert und mit der Uhr, die in der 17. Sekunde begonnen wird, auf diesen Tisch gelegt zu werden, damit hat Putin eigentlich die für mich zumindest wichtigen Marker gesetzt, die zu setzen sind. Es geht um Pizza. Und das war auch Tucker Carlsons letztes Interview oder letzte Sendung bei Fox News. Dann ist er zu nah an die wirklich zentrale Geschichte gekommen und dann wurde er rausgeschmissen. Und jetzt ist er da und hat also insgesamt mit seinem neuen System und auf dem Ex-Twitter-Kanal X insgesamt schon mit seinen Interviews, nicht nur den Putin-Interview, sondern insgesamt 2,5 Milliarden Klicks auf diese Interviews. Und ich nehme mal an, dass in Kürze dieses Interview mit Wladimirovich Putin die herausragende Nummer da sein wird und dass das mit am meisten gesehene Interview überhaupt sein wird. Da hat natürlich Melania Trump auch noch eine gewisse Schuld dran, die ist nämlich hingegangen. Der Tucker Carlson war in Amerika natürlich rundum bekannt. Klar, bunter Hund. Nur, bei wem sonst? In der ganzen Welt war der weniger bekannt. Aber wenn Melania Trump sagt, dass ihr Mann vielleicht auf die Idee kommen könnte, Tucker Carlson zu seinem Vizepräsidenten zu machen, dann gucken natürlich zahllose Menschen auf der Welt erstmal hin, wer ist denn das überhaupt? Ja, und dann wird das richtig spannend. Ja? Das fand ich großartig. Ja? Diese Frau hat wirklich Humor und weiß, was sie tut. Naja, und jetzt gucken die Leute halt hin und jetzt hören sie den Putin da sagen, die USA ist der Meister von Propaganda und alle Medien dieser Welt gehören denen quasi sozusagen. Ja, also gut, dann wird man nicht unbedingt darauf kommen, dass das alles amerikanische Medien sind, aber zionistische. Und dann wurde auch noch die Frage nach der Nord Stream gestellt und der Sprengung. Und auf die Frage, wer war das, sagte dann Putin, sicherlich ihr. Und er zeigt auf die USA und die CIA, naja, mit Motiv und cui bono landet man genau dort. Ganz genau dort. Und ausschließlich genau dort. Also er hat ja gesagt, man muss immer gucken, wem nützt es und wer hat die Möglichkeiten oder wer kann es überhaupt gemacht haben. Das kann nicht jeder. Naja, und dann geht auch Putin noch ein bisschen auf die Bruttosozialprodukte ein und zeigt auf, wie sich da die Gewichte verschieben. Und das sind signifikante Verschiebungen. Was er nicht direkt sagt, sondern uns überlässt, mit Occams Messer so herauszuschnitzen, ist, dass Prostitution und Drogen und Kinder im Westen zumindest Teil des Bruttosozialprodukts geworden sind. Die zählen inzwischen mit in das, was in einem Land erwirtschaftet wird. Das ist eigentlich absurd, ja, aber es ist so. Und was er auch anklingen lässt, ist, dass Russland aufgrund einer, man könnte sagen, spirituellen und dabei vorwiegend christlichen Erweckung diese furiose Leistung erbracht hat des wirtschaftlichen Aufstiegs. Auch da kann man sagen, wer unter dem Schutzschirm Gottes arbeitet, der wird gesegnet. Nun gibt es natürlich viele Bereiche in Russland, ich meine jetzt geografische Bereiche, wo das Christentum gar nicht vorherrschend ist. Aber auch in den Ländern ist man zurückgekehrt zur angestammten Religion, weg von diesem von den Bolschewiken, sprich Zionisten, vorgegebenen Atheismus. Und das ist eine spirituelle Erweckung, die eigentlich überall zurückgeht zu familiären Werten und Traditionen. Und das ist die fundamentale Grundlage eines jeden funktionswilligen und funktionieren sollenden Staatswesens. Und wer das nicht leistet, der landet da, wo wir jetzt hingehen. Wir fallen in die Mülltonne. Wir haben jetzt gerade in den vergangenen Monaten minus 15% Wirtschaftswachstum. Zumindest ist das, was auf internationaler Ebene in den Medien übertragen wird. Bei uns heißt es natürlich immer noch Wachstum oder vielleicht Nullwachstum, aber man muss ja da immer die Inflation abziehen. Und die ist ja schon fast zweistellig und vor allem die Inflation, die sie nicht zugeben, ist ja viel höher. Und wenn wir Nullwachstum haben, bei sagen wir mal 20% Inflation, dann haben wir eigentlich minus 20% Wachstum, also 20% Schrumpfung. Und auch hier spricht Putin das Problem ganz deutlich an. Auch die Verlogenheit, dass man sagt, wir wollen kein russisches Gas und dann kauft man es doch zum vierfachen Preis über Umwege, die so teuer sind, dass die Leute hierzulande es kaum noch bezahlen können. Naja, und was gibt's sonst so noch zu diesem Interview zu sagen? Eine Frau Clinton hat gemeint, he's like a puppy dog. Also er ist ein Hochschoßhündchen von Putin. Und damit wollte sie Tucker Carlsons Glaubwürdigkeit quasi durchstreichen. Und natürlich hat das nicht die Frau Clinton selbst gesagt, sondern ich weiß nicht, der wievielte Klon von ihr das gesagt hat. Aber es ist jetzt schon ganz lustig, weil da gibt es ein Q-Post. Und wenn schon der Putin sagt, in der 17. Sekunde mit der Armbanduhr da im Grunde genommen ein Q-Zeichen abgibt, dann sollte man vielleicht doch mal anfangen, auf diese Q-Posts ein bisschen mehr zu achten. Und da ist die Rede von dem Super Bowl, also der großen Superschüssel, dieses Stadion da, das sieht ja aus wie so eine riesige Salatschüssel. Deswegen nennen die Amerikaner das liebevoll The Super Bowl. Und da hat ja jetzt gestern, glaube ich, dieses Ding da stattgefunden, irgendwie da sowas Sportliches. Das ist so gar nicht meins, deswegen gucke ich da auch nicht hin. Aber dieser Post 2843 sagt, Fear, also Angst. Und fährt dann fort, The fun begins directly after. Will make the Super Bowl look like a puppy show. Also Angst, aber der Spaß beginnt direkt danach und wird den Super Bowl aussehen lassen wie eine kleine Hundeshow. So eine Art Streichelzoo-Show für kleine Doggy Dogs. Naja, und Trump bläst nochmal ins gleiche Horn und tut kund, weil ja Biden die Rede dort nicht halten will, dass er das ja übernehmen könnte. Also er legt da wirklich den Zeigefinger in die Wunde und spricht auch vom Super Bowl. Und immer mehr kommt bei Trump auch in seinen Rallies und Interviews heraus, dass er sagt, it could be that Obama is running the country. Also es könnte es auch sein, dass Obama eigentlich das ganze Land lenkt. Er meint, certainly you have a lot of the Obama people working right next to him. Also ganz bestimmt haben wir eine Menge Obama-Leute, die ganz nah bei Biden da arbeiten. Und damit insinuiert er, dass der Obama viel mehr dazu sagen hat, als wir denken. Und damit kommt diese Geschichte mit Uranium 1 ins Blickfeld. Und das hat ja auch mit Russland zu tun. Und auch da muss man schauen, dass das mit all der Intrige, die da in der Ukraine abgelaufen ist und die bis ins 8. und 9. Jahrhundert, bis zu den Zeiten von Prinz Sviatoslav zurückreicht, dass das ja immer die Basis und das Fundament des tiefen Staates war. Intrige, Lüge, Identitätsdiebstahl und andere Teufeleien. Naja, und deswegen diese Sache. Der Super Bowl könnte dagegen aussehen wie eine kleine Hundeshow. Naja, und um das Tintenfass noch voll zu machen, kommt dann auch noch Elon Musk rum um die Ecke und sendet einen Tweet. Wie heißt denn das jetzt eigentlich, wenn das nicht mehr Twitter ist? Heißt das, sendet er einen X, einen Geeks oder was? Also auf jeden Fall, er sendet einen Tweet auf X, Twitter. Gestern mit vier kleinen putzigen Hundelein, die gerade da über so eine Wiese springen, alle Pfoten in der Luft. Und drunter steht, I love puppies, ich liebe kleine Hunde. Und dann, wenn man diese vier kleinen Hunde mal genau anguckt, dann sieht das aus, als würden sie die Schriftzeichen verkörpern für Send News, schicke Nackte. Ob er damit des Kaisers neue Kleider meint? Naja, das herauszufinden, dazu seid ihr jetzt aufgerufen. Ihr habt das Werkzeug, Occams Messer. Jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen auf die Recherche begeben und, naja, entweder untermauern, was ich da erzählt habe, oder sagen, nee, das ist ganz, ganz anders. Also ich behaupte ja nicht, dass es so ist, wie ich sage, aber zumindest für mich sieht es so aus. So, das soll's für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.